Episode 20. Die richtige Intensität für maximalen Muskelaufbau. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Hallo Sportskameraden und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköl.de und bevor ich anfange, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Das ist die 20. Folge und ich habe bereits 500 Downloads. Vor 10 Tagen waren es noch 100 Downloads. Das hat sich innerhalb von 10 Tagen, die Downloads haben sich wirklich verfünffacht und dafür wollte ich noch einmal Danke sagen einfach. Und weil ihr mich so doll unterstützt und so super Zuhörer seid, habe ich für euch unten in der Beschreibung eine PDF-Einkaufsliste erstellt, in der ich dir alle Lebensmittel zeige, die perfekt für Muskelaufbau und Fettabbau sind, damit du das nächste Mal im Supermarkt sofort weißt, was du einkaufst und nicht lange rumsuchen musst. Also nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde auf jeden Fall weitermachen und jeden Tag eine neue Folge mit einem neuen ausführlichen Artikel veröffentlichen, den ihr dann immer unter www.veganköl.de/Episode und dann einfach die Zahl der Episode finden werdet. Und falls ihr immer noch nicht meinen Newsletter abonniert habt, dann tut das bitte unter www.veganköl.de, wo ihr jede Woche ein kostenloses Muskelaufbau und ein kostenloses Fettabbaurezept bekommt. Jetzt zum Thema, die Intensität. Die Intensität habe ich schon etwas in der letzten Folge über die Frequenz angeschnitten, aber ich werde jetzt nochmal explizit auf die Intensität drauf eingehen und in der nächsten Folge euch dann sehr gute und effektive Intensitätstechniken vorstellen. Jedoch, falls ihr ein Anfänger seid, müsst ihr euch gar nicht wirklich über die Intensität Gedanken machen, nämlich als Anfänger braucht ihr eine sehr niedrige Intensität. Weil die Frequenz sehr hoch ist, wie ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe, und man den Muskel jeden zweiten Tag trainiert, darf natürlich die Intensität nicht so hoch sein, weil sonst könnte sich der Muskel ja nicht wirklich regenerieren. Als Anfänger sind deine Muskeln nicht wirklich darauf vorbereitet, einen so starken Reiz zu haben. Deine Muskeln sind allgemein nicht auf eine physische Belastung vorbereitet. Also solltest du zwei Übungen für große Muskeln, also für die Beine zum Beispiel und für die Brust und den Rücken, machen mit 4 bis 6 Sätzen. Und für große Muskelgruppen 4 bis 6 Sätze machen. Eine Übung solltest du nur für kleine Muskelgruppen machen und damit nur 2 bis 3 Sätze, damit sie einen nicht zu großen, aber auch nicht einen zu kleinen Reiz bekommen. Diese Anzahl der Sätze und Anzahl der Übungen sind perfekt, um deinen Muskel jetzt nicht zu stark, aber auch nicht zu wenig zu reizen. Damit der Muskel nach 2 Tagen wieder fit ist, aber du auch stärker bist und du eine geradlinige Progression vor allem als Anfänger machen kannst. Nach 1 bis 2 Jahren wirst du aber keine Fortschritte mehr mit dieser Technik bekommen. Nämlich als Fortgeschrittener musst du jetzt die Intensität nach oben schrauben und jede Muskelgruppe seltener trainieren, damit sie eine bessere Regeneration bekommen. Als Fortgeschrittener würde ich einen Zweier-Split empfehlen, wo du an einem Tag den Oberkörper und am anderen Tag den Unterkörper trainierst. Für die großen Muskelgruppen solltest du 2 bis 3 Übungen machen und am allgemein 6 bis 8 Sätzen. Für kleine Muskelgruppen 1 bis 2 Übungen mit 3 bis 5 Sätzen. Als Fortgeschrittener kannst du jetzt langsam die ersten Intensitätstechniken einführen, die ich dir in der nächsten Episode zeigen werde, aber du solltest auch nicht zu hoch gehen mit der Intensität, weil die Frequenz immer noch recht hoch ist und du immer noch recht schnell Fortschritte machen wirst und deswegen die Intensität nicht zu hoch schrauben sollst, weil du möchtest ja nicht deine Muskeln total zerstören, du möchtest ja nur einen kleinen Reiz setzen, damit die sich sofort wieder anpassen und stärker werden und danach direkt wieder reizen, damit die einen wirklich progressiven Fortschritt bekommen. Aber nach 3 bis 5 Jahren wirst du damit auch keine Fortschritte mehr machen. Du hast jetzt eine ordentliche Muskelmasse und bist sehr erfahren, aber du wirst auf ein sogenanntes Plateau stoßen. Es wird für dich sehr schwer sein, die Muskeln noch zu reizen und Fortschritte zu machen. Was kann man jetzt machen? Einmal kannst du sehr spezielle und harte Intensitätstechniken anwenden, die ich dir, wie gesagt, nächste Episode vorstellen werde, und pro Tag wirst du nur noch 1 bis 2 Muskeln trainieren. Daher ein 3 bis 4er Split machen. Splittest also deine Muskeln und machst zum Beispiel an einem Tag Trizeps und Brust und an anderem Tag Bizeps und Rücken, dann noch Bauch und Beine und am Ende noch die Schultern zum Beispiel. Und jeder Muskel wird nur einmal pro Woche trainiert, weil du die Muskeln jetzt eben sehr mit einer sehr hohen Intensität und sehr stark reizen wirst, dass sie eine Woche benötigen einfach, um sich genügend zu regenerieren. Daher zusammengefasst, die Intensität steht genau in Opposition sozusagen zur Frequenz. Am Anfang ist die Intensität sehr niedrig und du machst nur eine Übung, 1 bis 2 Übungen für die Muskeln und sehr wenige Sätze und du gehst auch fast nie bis zum Muskelversagen. Aber die Frequenz ist sehr hoch. Als Fortgeschrittener ist die Frequenz und Intensität im Gleichgewicht und du gehst langsam hoch mit der Intensität und die Frequenz geht runter. Als Profi hast du die allerhöchste Intensität und die kleinste Frequenz, damit du noch neue Reize setzen kannst und immer noch Fortschritte machen kannst. Ich hoffe, dieser Podcast war euch verständlich und hat euch wertvolle Tipps für euer eigenes Training und euer eigenen Stand gegeben, damit ihr immer noch Fortschritte machen könnt und jetzt auch wisst, wie ihr richtig trainiert, also wie ihr richtig die Frequenz setzt und wie ihr richtig die Intensität setzt. Und bevor der Podcast endet, wollte ich auch nochmal vielen, vielen Dank sagen. 500 Downloads ist wirklich der Wahnsinn nach 20 Tagen. Macht weiter so. Ich freue mich. Es macht mir richtig Spaß, hier die Podcasts zu machen. Euer Niklas. Bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.vegancurl.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helf mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast.